keine Nomination, wenn sie nicht gesehen hat. Mhm, gestern. Ja, das ist passiert. Kommen? Ich habe mich aufgeregt. Wieso? Und der Nolan nicht nominiert ist für den besten Regisseur. Dass er wieder den Coen-Bonus gezogen hat und geht ihm wieder reingerutscht. Aber das ist der beste Film, oder? Noch der beste Regisseur. Aber von der Coen hat man nie etwas gehört. Von anderen Verlegen. Die sind doch mal plötzlich reingerutscht. Ja, no? Ja. Die haben schon einen Bonus. Nolan muss irgendetwas falsch gemacht haben. Dann müssen wir durchgehen. Ja. Beim Hauptdarsteller haben wir den Javier Bardem für Beautiful, den Jeff Bridges für True Grit, den Jesse Eisenberg für Social Network, den Colin Firth für King's Speech und den James Franco für 127 Hours. Ja, viermal J und Schluss macht's der Sie, sage ich jetzt mal. Mama. Der Sie macht's. Der Colin macht's. Der Colin macht's, ja. Macht's jetzt der Jesse Eisenberg. Der Firth hat noch einen zu gut von letztes Jahr. Dann kommt er über. Was, für den langweiligen Film? Ja, für den langweiligen Film. Das ist der Single Man. Für den Single Man. Mega langweiliger Film gewesen, aber er hat super gespielt. Nebendarsteller Christian Bale in Fighter, John Hawks in Winter's Bone, Jeremy Renner in The Town. Ich hab's gesagt, Ja, ja. Mark Ruffalo in The Kids Are Alright, Jeffrey Rush in King's Speech, Christian Bale macht. Bale macht's, ja. Ich bin für den Jeffrey. Ich bin für den Mark. Ja. Einfach, weil ich den gerne habe. Und weil du den Film gesehen hast von denen. Ja. Hauptdarstellerinnen, ein Witz, Annette Bening in The Kids Are Alright. Nicole Kidman in Rabbit Hole, Jennifer Lawrence in Winter's Bone, Natalie Portman in Black Swan und Michelle Williams in Blue Valentine. Da sind wir uns, glaube ich, einig bitte. Ja, Natalie Portman. Macht's. Macht's. Aber, ich weiß nicht, es könnte noch eine Überraschung geben, habe ich gefühlt. Natalie Portman hat ein Jahr lang Ballett gelernt. Das muss jetzt einfach... Das muss Bonus geben und ja. Es wäre ein Wunder, wenn sie es anders würde kommen. Neben Darstellerinnen haben wir zweimal Fighter. Zum ersten wäre das Amy Adams, die Melissa Leo, die auch nicht im Film mitspielt. Dann ist es Helena Bonham Carter für King's Speech, dann Hailee Steinfeld für True Grit und Jackie Weaver in Animal Kingdom. Gut, man hat viel gehört von dieser Steinfeld, gell, in True Grit. Aha. Also ich tippe jetzt mal auf die als Wunschkandidatin. Aber holen wird es wahrscheinlich Melissa Leo. Ja. Weil die hat ja schon für Frozen River, glaube ich, eine Nomination gehabt. Richtig, genau, für die beste Hauptdarstellerin. Und jetzt Holzen. Trickfilm. How to Train Your Dragon, Illusionist, Toy Story 3. Das hast du Freude. So. Deine drei Lieblingsfilme sind dabei. Deine drei Lieblingstrickfilme. Und das Pick up on me ist rausgeflogen. Ja, was hat er da auch zu suchen? Also der geht ganz klar an Toy Story 3. Ist noch immer an Pixar gegangen, glaube ich, bis auf einmal. Das ist sowieso klar. Wenn der Trickfilm schon als bester Film auch noch nominiert ist, dann ist das der Trostpreis. Also der wird Toy Story holen. Ich würde es jetzt natürlich am Illusionist gönnen, oder? Ja, aber das ist zu fremd. Zu fremd wahrscheinlich einigen von diesen 6'000 Leuten, die da bestimmen dürfen. Ja, Toy Story macht's. Art Direction, Alice in Wonderland, Harry Potter, Inception, King's Speech und True Grit. Der Kostümfilm, der typische King's Speech wird es machen. Aber auch Alice in Wonderland hat da einige Chancen. Dann bei der Kamera haben wir Black Swan, Inception, King's Speech, Social Network und True Grit. Ich tippe jetzt auf True Grit, weil der Roger Deakins... Er ist schon neunmal nominiert, aber also keiner mal gewonnen. Und ich würde es vielleicht einen Wally Pfister gönnen, aber ich glaube jetzt weniger. Dass er den holt. Also ich tippe auch auf True Grit. Ich wäre für Black Swan eigentlich. Bei den Kostümen haben wir Alice. Ist lustig, wie oft Alice nominiert ist. I Am Love, das ist Io Sono Amore, oder? Mit der Tilda Swinton. The King's Speech, The Tempest und True Grit. Da haben wir jetzt zwei Kostümschinken, Tempest und King's Speech. Mhm. Aber die Weinsteins haben ja da so viel Geld reinbuttert. Ja, ja, King's Speech macht. Das geht auch wieder an King's Speech. Ja. Mhm. Jetzt wird es spannend, Regie. Mhm. Black Swan, The Fighter, The King's Speech, The Social Network und True Grit. Ich würde meinen Preis an Aronofsky geben, aber die Academy gibt ihn am Fincher, glaube ich. Ja. Fincher wird jetzt endlich mal auszeichnet für 20 Jahre sensationelle Filme. Finde ich gut. Alien 3. Dort hat es angefangen. 1991. Ziemlich 20 Jahre. Der Doc-Film hat man nur von zwei gehört, nämlich Exit Through the Gift Shop und Restrepo. Die anderen sind Gasland, Inside Job und Wasteland. Wenn man so die beste Liste angeschaut, ist eigentlich Exit Through the Gift Job. Klarer Favorit. Ja. Favorit, aber bei denen weiss man ja nie so recht. Vor allem, weil man nicht genau weiss, ob es jetzt ein Doku oder ein Moku ist. Genau, ja, das könnte vielleicht noch zum Verhängnis werden. Ich finde sowieso die beiden Kategorien, wo am meisten Spannung drin ist, ist Dokumentation und sehr viel der beste ausländische Film. Dort kann es immer mal auf die eine oder andere Seite kippen. Das ist nie klar, wer es schlussendlich Szenen macht. Doch im Schnitt haben wir Black Swan, The Fighter, The King's Speech, 127 Hours und The Social Network. Das finde ich noch lustig, wo Inception rausgekommen ist. Hast du gesagt, wenn Inception nicht den Oscar holt für den besten Schnitt, weil er drei Action-Szenen gleichzeitig laufen lassen, dann verstehst du die Welt nicht mehr. Aber ich tippe auf 127 Hours. Ich tippe auf Black Swan. Jetzt kommen wir eben zu dem Foreign Language Film. Da haben wir Beautiful, Dogtooth, In a Better World, Incendies, Incendies oder was auch immer, und Outside the Law. Ja, Beautiful ist der einzige, wo man etwas davon gehört hat. Or the Law ist zu Cannes aufgeführt worden letztes Jahr. Hat einen riesen Skandal gegeben, weil ja, sie haben die Ansichten, glaube ich, von Algerien gezeigt, wo dann einfach irgendwie Frankreich etwas Böses gemacht hat. Und das ist der Kuh nicht so schön gegangen gesehen. Darum wird er wahrscheinlich nicht holen. Ich tippe jetzt eben auf, ich tippe auf Beautiful. Aber ja, bei dieser Kategorie weiss man nie, weil plötzlich kommt dann ein Jahr später dann der Film bei uns, und dann muss man sagen, Moll, haben wir doch recht gehabt. Ja, wir haben es ja letztes Mal gesehen. Genau, mit dem Ochos. Der Wolfman hat eine Oscar-Nomination. Das war fürs Make-up. Ja. Zusammen mit The Way Back und Barney's Version. Das war natürlich... Gehen Sie das Offensichtliche. Wenn man offensichtlich will vorgehen, dann ist klar, holt der Wolfman. Aber ja, wenn man dann auf die Feinheiten schaut, weiß ich ja nicht. Ich weiß nicht, was gross in Barney's Version da groß geschminkt ist. Also ich bin bei The Way Back. Bei The Way Back. Was ist denn die groß geschminkt? Der Ed Harris. Jo. Und wenn der Ed Harris dabei ist, dann gehört ein Oscar dazu. Ich tippe auf Barney's Version. Original Score haben wir How to Train Your Dragon, wunderschön. Inception, The King's Speech, 120 Hours und The Social Network. Social Network, holt's. Social Network, holt's. Ich hoffe auf den Hans. Damit du endlich mal ruhig bist mit deinem Schäfchen. Nein, dann fange ich erst recht an. Du. Kann ich aber konträr den Oscar gewinnen? Bei den Songs ist irgendwie nur ein Reich dabei. Gell? Genau, Burlesque gar nicht. Nein. Für The Country Song, Tangled, 127 Hours und Toy Story 3. Am Newman seine Songs, die regen mich schon immer auf. You got a friend in me. Jo, also ich habe jetzt doch mal auf 127 Hours tippt, auch wenn ich nicht weiss, was das ist. Aber der Boyle hat jetzt wahrscheinlich coole Musik am Mix. Ich würde auch meinen, der macht es, weil Tangled, das ist halt so ein bisschen überkitschig gewesen, mit all den Lichtli, die dann dort aufsteigen. Und Country Songs hat niemand darüber geredet und ja, wird es glaube ich auch nicht belohnt. Ist das der mit der Gwyneth Paltrow oder eigentlich? Das ist glaube ich der, den du hasst, ist glaube ich von der Regisseurin von der Greatest. Feste. Ja genau. Der gebe ich auch fest. In der Tore. Sound Editing, Inception, Toy Story 3, Tron Legacy, True Grit, Unstoppable ist auch Oscar nominiert, das freut mich natürlich auch. Ich sage, dort räumt, hinten durch räumt Inception ab. Genau. Beim Sound Mixing hingegen Inception, King's Speech, Saw, Social Network und True Grit. Da kommt auch Inception über. Ich gebe ihn aber persönlich Social Network. Schon nur wegen dieser Szene im Club, wo der Bass so laut ist und trotzdem jeden Dialog verstehst. Finde ich sensationell gemacht. Visual Effects. Alice in Wonderland, Harry Potter, Hereafter, Inception und Iron Man 2. Da ist der Weg geeignet für Inception, weil es schon Legacy dort rausgefallen ist. Hereafter hat eine nette Anfangsszene mit einem Tsunami, wo dann einfach da das riesige Wasser über die Leute hinwegfegt. Aber es hat eher ein bisschen an 2012 erinnert, in heiß erklärten Lieblingsfilm von letztem Jahr. Oder von zwei Jahren, muss ich jetzt schon sagen. Ich sage, Inception macht es da. Harry Potter, ja, nein, glaube ich weniger. Das ist ein Wonderland, die haben sich mit dem 3D kaputt gemacht. Und Iron Man 2, Freifahrtschi für Inception. Scott Pilgrim ist rausgefallen, leider. Adaptiert drei Buch, 127 Stunden, soziale Netzwerke, Spielzeuggeschichte 3, wahrer Griff und am Winter seine Knochen. Social Network. Social Network, Sorkin, und endlich sind Holz in Oscar. Im Original-Dreibuch, da ist etwas für dich drin. Haben wir Another Year, The Fighter, Inception, The Kids Are Alright und The King's Speech. Ich sag The King's Speech Holz. Weil er sowieso meistens die Filme, die irgendwie alles anfangen, holen dann einfach auch noch den Rest. Aber Inception wäre schon schön. Die Frage ist natürlich, eben, was wichtet dir mehr? Weil Inception hat der Nolan wirklich 10 Jahre lang daran gearbeitet, hat eine riesige Geschichte umgebaut, hat eine Welt mit Regeln gemacht. Das ist etwas, was Nolan Matrix ankriegt, weil Matrix eigentlich fast ohne Regeln kann funktionieren kann. Und seine Welt wirklich regeln. Jetzt eben, was wird jetzt mehr gewichtet? Das Monument oder eher sehr guter Dialog aus dem Kingsbridge zweifelsohne hat. Beste Film noch? Darfst du die Königskategorie machen? Das ist lieb, da haben wir wahrscheinlich fast alles erwartet. Black Swan, The Fighter, Inception, The Kids Are Alright, The Kingsbridge, 127 Hours, The Social Network, Toy Story 3, True Grit und Winterspawn. Ja, Winterspawn, ne? Ich sag, The Kingsbridge macht's. Sag ich auch, aber Social Network wäre da mein Favorit. Bei dir Inception wahrscheinlich. Und mit unrealistischer Favorit, ja. Also der unrealistische, was wir machen, wäre Inception. Mein unrealistischer Favorit ist Toy Story 3 natürlich. Der wird er nicht machen. Da sind ein paar Academy Award Mitglieder doch einfach zu stier. Ich mache es Freudentänzchen, wenn Inception holt. In dem Fall, nächsten Donnerstag wahrscheinlich wieder. Mhm. Mit, was ist es? Tron Legacy, Hereafter und Rubber. Woo! Und Oscars gibt es am 27. Februar, nach dem 27. auf den 28. Ja, berichtet auch. Einen guten Abend. Einen guten Abend.